Hirluin von den grünen Bergen und Fürst Imrahil der Schöne mit all seinen Rittern. Nicht zu früh kamen sie, denn von Eomer hatte das Glück sich abgewandt, und seine Wut hatte ihn fehlgeleitet. Zwar hatte sein rasender Sturmangriff die Schlachtordnung der Feinde zertrümmert und große Keile der Reiter mitten durch die Reihen der Südländer getrieben, so dass die feindlichen Reiter versprengt und das Fußvolk niedergeritten wurden, aber wo die Mumakil auftauchten, da gehorchten die Pferde der Rohirrim dem Zügel nicht mehr, sondern scheuten und schwenkten ab, und die großen Tiere blieben unangefochten und standen im Feld wie Wehrtürme, um die sich die Haradrim sammeln konnten. Und wenn die Rohirrim zu Beginn ihres Angriffs mit den Haradrim allein schon eine dreifache Überzahl gegen sich hatten, so wurde ihre Lage bald schlimmer, denn neue Streitkräfte strömten nun von Osgiliath ins Feld. Dort hatte man sie für die Plünderung und Verwüstung von Minas Tirith und von ganz Gondor in Bereitschaft gehalten, und sie warteten nur auf den Marschbefehl ihres Feldherrn. Der war nun nicht mehr auf seinem Posten, aber Gothmog, der Statthalter von Minas Morgul, warf sie ins Gefecht. Ostlinge mit Äxten und Varyaks aus Chant, Südländer in scharlachroten Kleidern, und aus fern Harad kamen schwarze Menschen oder Halbtrolle mit weißen Augen und roten Zungen. Teils drohten sie nun, den Rohirrim in den Rücken zu fallen, teils drängten sie weiter nach Westen vor, um die Streiter aus Gondor aufzuhalten und ihre Vereinigung mit Rohan zu verhindern. Und eben als sich der Tag gegen Gondor zu wenden begann und die Hoffnungen der Verteidiger ins Wanken gerieten, stieg ein neuer Schreckensruf in der Stadt auf. Es war Vormittag und die Sonne schien, aber ein starker Wind blies und peitschte die Regenschauer nach Norden, und bei diesem klaren Wetter bot sich den Wachtposten auf den Mauern von fern ein Bild, das ihnen die letzte Hoffnung nahm. Denn nach der Biegung bei Harlond nahm der Anduin einen Lauf, der von der Stadt aus weit zu überblicken war, und wer scharfe Augen hatte, konnte über mehrere Wegstunden hin alle Schiffe sehen, die sich näherten. Und was sie dort nun sahen, ließ die Posten entsetzt aufschreien. Schwarz auf dem glitzernden Strom erschien eine Flotte, die vor dem Wind lief. Feuerträchtige Dromonen und vielrudrige Schiffe mit großem Tiefgang, die schwarzen Segel windgebläht. »Die Korsaren von Umbar«, riefen die Männer. »Seht, die Korsaren von Umbar kommen! Also haben sie Belfalas eingenommen, und das Ithir auch, und Lebenin ist verloren. Die Korsaren kommen über uns!« Das hatte noch gefehlt. Und eigenmächtig, denn niemand führte in der Stadt mehr den Befehl, rannten manche zu den Glocken und läuteten Alarm, und andere bliesen das Trompetensignal zum Rückzug. »Zurück zu den Mauern«, riefen sie, »zurück zu den Mauern, zurück in die Stadt, ehe alles überrannt wird!« Doch der Wind, der die Schiffe herantrieb, wehte ihr Geschrei davon. Die Rohirrim freilich bedurften keiner Warnung. Nur allzu gut konnten sie selbst die schwarzen Segel erkennen. Denn Eomer war nun kaum mehr eine Meile vom Harlond, und ein großer Haufen der Südländer stand zwischen ihm und dem Hafen dort, während neue Feinde von hinten heranstürmten, die ihn von Fürst Imrahil abschnitten. Er schaute auf den Fluss hinaus, und alle Hoffnung erlosch in seinem Herzen, und er verfluchte den Wind, den er zuvor gesegnet hatte. Bei Mordors Heeren aber stieg die Kampflust gewaltig, und mit neuer Wut und Blutgier gingen sie brüllend zum Angriff über. Aber sein Kopf war wieder klar. Er ließ die Hörner das Zeichen blasen, dass alle Männer, die sich zu ihm durchschlagen konnten, sich um sein Banner scharen sollten. Denn er gedachte, am Ende einen großen Schildwall zu bilden und dahinter zu Fuß bis zum letzten Mann kämpfend auf den Feldern des Pelennor Taten zu verrichten, die besingenswert wären, und sollte auch kein Mensch im Westen mehr übrig bleiben, um des letzten Königs der Mark zu gedenken. So ritt er auf eine grüne Anhöhe und pflanzte sein Banner dort auf, und das weiße Pferd lief flatternd im Wind. Zweifelnd und zagend aus dem Zwielicht kam ich ins Licht der Sonne, singend und lachend, reitend bis Herz und Hoffnung zerrissen. Nun wüte das Eisen bis zum Wehenabend. Diese Verse sprach er, doch sprach er sie lachend, denn wieder überkam ihn die Kampfesfreude, und er war noch unverwundet. Er war jung und er war König, Herr über ein kriegerisches Volk. Und da, als er eben lachend, der Verzweiflung spottend, den schwarzen Schiffen mit dem Schwert drohte, sah er noch einmal zu ihnen hinüber. Und gleich darauf staunte er und freute sich und warf sein Schwert hoch in den Sonnenschein und sang, als er es wieder auffing. Alle Augen folgten seinem Blick, und siehe da, auf dem vordersten Schiff wurde eine große Fahne entrollt, und weithin sichtbar breitete der Wind sie aus, als das Schiff auf den Harlond zudrehte. Da flatterte der weiße Baum, und der stand für Gondor. Darüber aber schwebten die sieben Sterne unter einer hohen Krone, die Wahrzeichen Elendils, die seit ungezählten Jahren kein Fürst mehr getragen hatte. Und die Sterne strahlten in der Sonne, denn sie waren von Arwen, Elronds Tochter, mit Edelsteinen bestickt. Und die Krone glänzte, denn sie war aus Mithril und Goldfäden gewoben. So kam Aragorn, Arathorns Sohn, Elessar, Isildurs Erbe, mit einem günstigen Wind vom Meer segelnd, von den Pfaden der Toten, ins Königreich Gondor. Und der Jubel der Rohirrim war ein wogendes Gelächter und ein Aufblitzen von Schwertern, und die Freude und Verwunderung der Stadt wurde laut in einer Musik von Trompeten und Glocken geläut. In den Heeren von Mordor aber machte sich Verwirrung breit. Und wie starker Zauber kam es ihnen vor, dass die eigenen Schiffe ihre Feinde herantrugen. Und das nackte Entsetzen packte sie, als sie erkannten, dass das Schicksal gegen sie entschieden hatte und dass ihr Ende bevorstand. Ostwärts trieben die Ritter von Dol Amroth die Feinde vor sich her, Trollmenschen, Variags und Orks, die das Sonnenlicht scheuten. Nach Süden ging Eomer vor, und die Feinde flohen vor seinem Anblick, aber sie gerieten zwischen Hammer und Amboss. Denn neue Streiter sprangen von den Schiffen auf die Kais des Harlond und stürmten nach Norden. Da kamen Legolas und Gimli, der seine Axt schwang, und Halbarad, der die Fahne trug, und Eladan und Elrohir mit Sternen an der Stirn, und die harthändigen Dunedain, die Waldläufer des Nordens, gefolgt von einer großen Schar aus Lebenin, Lamedon und den südlichen Lehen. Allen voraus aber kam Aragorn mit der frisch entfachten Flamme des Westens, Anduril, dem neu geschmiedeten Narsil, ebenso tödlich wie in alten Zeiten, und an Aragorns Stirn leuchtete Elendils Stern. Und so trafen sie endlich wieder zusammen, Eomer und Aragorn, mitten auf dem Schlachtfeld. Und sie stützten sich auf ihre Schwerter, sahen sich an und waren einer so froh wie der andere. »So sehen wir uns wieder, und wenn auch alle Heere Mordors zwischen uns stehen«, sagte Aragorn, »hab ich's dir nicht gesagt, auf der Hornburg?« »Gesagt hast du's«, sagte Eomer, »aber die Hoffnung trügt oft, und da wusste ich nicht, dass du die Gabe der Voraussicht besitzt. Doch doppelt gesegnet sei die unverhoffte Hilfe, und nie waren wohl Freunde froher, sich wiederzusehen.« Und sie schlugen die Hände zusammen. »Und höchste Zeit war es auch«, sagte Eomer, »du kommst nicht zu früh, mein Freund. Große Verluste haben wir zu beklagen.« »Dann lass sie uns rächen, ehe wir davon reden«, sagte Aragorn, und zusammen ritten sie wieder ins Kampfgetümmel zu verrichten. Denn die Südländer waren tapfere, entschlossene Männer, die in ihrer verzweifelten Lage vor nichts zurückschreckten. Und auch die Ostlinge waren starke, hartgesottene Kriegsknechte und baten nicht um Schonung. Immer wieder sammelten sie sich bei einem niedergebrannten Haus oder einer Scheune, auf einem Hügel, unter einer Mauer oder auf freiem Feld, ordneten ihre Reihen und kämpften, bis der Tag zur Neige ging. Dann endlich sank die Sonne hinter Mindoluin und entflammte den ganzen Himmel, so daß die Hügel und Berge wie blutgetränkt aussahen. Und Feuer glühte auch auf dem Fluss, und das Gras auf dem Pelennor lag rot im Abendlicht. Und zu dieser Stunde war die große Schlacht auf dem Feld von Gondor vorüber. Und innerhalb der Ramas war nicht ein Feind mehr am Leben. Alle wurden getötet, außer denen, die verwundet flohen und anderswo verendeten oder im rot schäumenden Strom ertranken. Nur wenige kehrten je wieder zurück ins Morgultal oder nach Mordor, Und ins Land der Haradrim drangen nur Sagen und Gerüchte über die Kriegswut der Nordmenschen und die Schrecken von Gondor. Aragorn, Eomer und Imrahil ritten zurück zum Stadttor, viel zu müde, um noch Freude oder Leid zu empfinden. Alle drei waren unverwundet geblieben, teils weil sie Glück gehabt hatten, teils auch, weil angesichts ihrer Stärke, Wut und Waffengewalt nur wenige überhaupt gewagt hatten, ihnen entgegenzutreten. Viele andere aber lagen verletzt, verstümmelt oder tot auf dem Feld. Äxte hatten Forlong gefällt, als er allein und seines Pferdes beraubt kämpfen musste. Und Duilin von Morthond und sein Bruder wurden zu Tode getrampelt, als sie ihre Bogenschützen dicht an die Mumakil heranführten, um den Ungeheuern in die Augen zu schießen. Weder kehrte Hirluin der Schöne je wieder heim nach Pinath-Gelin, noch Grimbold nach Grimslade oder Halbarad in die Nordlande, der harthändige Waldläufer. Nicht wenige waren gefallen, Berühmte wie Namenlose, Hauptleute wie Soldaten. Denn eine große Schlacht war es gewesen, und keine Erzählung gibt ihren Hergang vollständig wieder. So sang viel später ein Barde aus Rohan in seinem Lied über die Hügelgräber von Mundburg: »Wir hörten ein Horn aus den Hügeln schallen, die Schwerter rief es zur Schlacht im Südreich, auf Sturmesflügeln nach Steinland eilten Reiter der Mark, ihre Rosse ermüdend. Theoden fand den Tod, Tengels mächtiger Sohn, und niemals sah er den Norden wieder, die grünen Wiesen und die goldene Halle der Heerkönige. Harding und Gutlaff, Dunheere und Deowine und der düstere Grimbold fochten und fielen im fremden Land dort. Unter bemoosten Hügeln bei Mundburg ruhen sie, gleichgeachtet den Edlen von Gondor. Nicht sieht Hirluin der Schöne die grünen Hänge, nicht Forlong der Alte die Flüsse und Täler von Arnach wieder mit den Augen des Siegers. Nicht Deruphin und Duilin die dunklen Teiche im Morthondtal, die Meister des Bogens. Tod von früh bis spät vertilgte die Männer, Fürsten wie Volk. In der Ferne deckt sie lang schon das Gras. Der große Anduin, silbern glänzend, tränengrau gleitend, wallte da rot auf und warf Wellen ans Ufer, blutige Gischt in der Abendsonne. Wie Leuchtfeuer flammten und lohten die Berge, und rot fiel der Tau in der Ramas. Denethors Scheiterhaufen. Als sich der Schatten vom Tor zurückzog, blieb Gandalf noch regungslos sitzen. Pippin aber sprang auf, wie von einer schweren Last befreit, und lauschte den Hornklängen. Und ihm war, als wollte das Herz zerspringen vor Freude. Und in späteren Jahren noch traten ihm jedes Mal Tränen in die Augen, wenn er von fern Hörnerschall hörte. Nun aber fiel ihm wieder ein, warum er hier war, und er rannte los. Im gleichen Moment regte sich Gandalf, sagte etwas zu Schattenfell und wollte zum Tor hinausreiten. »Gandalf! Gandalf!« rief Pippin, und Schattenfell hielt an. »Was machst du hier?« sagte Gandalf. »Ist es nicht Vorschrift in der Stadt, dass die in der schwarz-silbernen Tracht in der Zitadelle bleiben müssen, es sei denn, der Gebieter gibt ihnen Urlaub?« »Hat er mir gegeben«, sagte Pippin. »Er hat mich fortgeschickt. Aber ich habe Angst. Etwas Furchtbares kann dort oben geschehen. Der Gebieter ist von Sinnen, glaube ich. Ich befürchte, er will sich umbringen, und Faramir auch. Kannst du nichts machen?« Gandalf blickte durch das klaffende Tor hinaus, und er hörte, wie das Kampfgetöse auf den Feldern schon anschwoll. Er ballte die Faust. »Ich muss hinaus«, sagte er. »Der schwarze Reiter ist da, und er wird uns noch übel mitspielen. Ich habe keine Zeit.« »Aber Faramir«, schrie Pippin, »er ist noch nicht tot. Aber sie werden ihn verbrennen, wenn niemand etwas dagegen tut.« »Ihn bei lebendigem Leib verbrennen«, sagte Gandalf, »was soll das heißen? Schnell, erzähl's mir.« »Denethor ist zu den Grabgewölben gegangen«, sagte Pippin, »und hat Faramir mitgenommen. Er sagt, wir werden sowieso alle verbrennen, und das will er nicht abwarten. Darum sollen sie einen Scheiterhaufen machen und ihn und Faramir darauf verbrennen. Und er hat schon Männer nach Holz und Öl geschickt. Ich habe es Beregond gesagt, aber ich befürchte, er getraut sich nicht, seinen Posten zu verlassen. Er hat Wachdienst. Und was kann er denn auch tun? So sprudelte Pippin die Geschichte hervor, und dabei langte er hinauf und berührte mit zitternder Hand Gandalfs Knie. »Kannst du nicht Faramir retten?« »Vielleicht kann ich's«, sagte Gandalf. »Aber wenn ich's tue, werden andere sterben müssen, befürchte ich.« »Nun, ich muss wohl, denn andere Hilfe hat er nicht zu erwarten. Aber Unheil und Leid wird daraus erwachsen. Mitten in unserer Festung kann der Feind Schläge gegen uns führen, denn dies hier geht ganz nach seinem Willen.« Nachdem er sich einmal entschlossen hatte, verlor er keine Zeit. Er zog Pippin vor sich aufs Pferd und brachte Schattenfell mit einem Wort zum Wenden. Die ansteigenden Straßen von Minas Tirith klapperten sie hinauf, während hinter ihnen der Kampfeslärm lauter wurde. Überall rafften die Menschen sich aus ihrer Angst und Mutlosigkeit auf, griffen zu den Waffen und riefen sich zu, »Rohan ist gekommen!« Hauptleute brüllten, Kompanien traten an und viele marschierten schon zum Tor hinunter. Sie begegneten dem Fürsten Imrahil. »Wohin nun, Mithrandir?« rief er. »Die Rohirrim schlagen sich auf Gondors Feldern. Wir müssen alle Kräfte zusammenraffen, die wir finden.« »Jeden Mann wirst du brauchen und noch mehr«, sagte Gandalf. »Beeilt euch, ich komme, sobald ich kann. Aber ich habe eine Nachricht für den Herrn Denethor, die nicht warten kann. Übernimm du den Befehl in seiner Abwesenheit.« Sie ritten weiter, und als sie höher hinaufkamen und sich der Zitadelle näherten, spürten sie den Wind im Gesicht und sahen in der Ferne den Morgen heraufschimmern, ein Licht, das sich vom südlichen Himmel her ausbreitete. Aber ihnen brachte es wenig Hoffnung, weil sie nicht wussten, was sie an Bösem erwarten mochte, und weil sie befürchteten, dass sie zu spät kamen. »Das Dunkel vergeht«, sagte Gandalf, »aber auf dieser Stadt lastet es noch.« Am Tor der Zitadelle fanden sie keinen Wachtposten. »Dann ist Beregond doch hingegangen«, sagte Pippin mit etwas Hoffnung. Sie bogen ab und eilten die Straße zur verschlossenen Tür entlang. Sie stand weit offen, und davor lag der Pförtner. Man hatte ihn erschlagen und ihm den Schlüssel abgenommen. »Ein Werk des Feindes«, sagte Gandalf. »Solche Taten liebt er, Freund gegen Freund. Zwiespalt der Treue in der Verwirrung der Herzen.« Er saß ab und bat Schattenfell, in den Stall zu gehen, »denn du und ich, mein Freund, wir hätten längst wieder auf den Feldern sein sollen, aber andere Sorgen halten mich auf. Doch komm schnell, wenn ich dich rufe.« Sie gingen durch die Tür und den steilen, gewundenen Weg hinunter. Es wurde heller, und die hohen Säulen und die steinernen Figuren am Wegrand zogen langsam wie graue Gespenster an ihnen vorüber. Plötzlich durchbrach Geschrei von unten die Stille, und sie hörten Schwerter klirren, Töne, wie sie an den geweihten Städten noch nicht gehört worden waren, seit die Stadt erbaut war. Endlich erreichten sie die Rathdienen und eilten zum Haus der Statthalter, im dämmerigen Licht unter seiner hohen Kuppel. »Aufhören«, rief Gandalf und rannte zu der steinernen Treppe vor der Tür. »Schluss mit diesem Wahnsinn!« Denn oben standen Denethors Diener mit Schwertern und Fackeln in den Händen, doch in der Vorhalle, auf der obersten Treppenstufe, stand Beregond in seiner schwarz-silbernen Tracht und verwehrte ihnen die Tür. Zwei waren seinem Schwert schon erlegen und befleckten die geweihte Stätte mit ihrem Blut. Die anderen verwünschten ihn und nannten ihn einen Verbrecher und Verräter an seinem Herrn. Brannten, hörten sie aus dem Innern des Totenhauses Denethor rufen. »Nur zu, beeilt euch! Erschlagt mir diesen Abtrünnigen! Oder muss ich es selber tun?« Gleich darauf wurde die Tür, die Beregond mit der linken Hand zuhielt, aufgerissen, und dahinter stand der Statthalter, hoch aufgerichtet und wutentbrannt, glühenden Auges, in der Hand das blanke Schwert. Aber Gandalf sprang die Treppe hinauf, und die Männer schraken vor ihm zurück und hielten sich die Hände vor die Augen, denn sein Kommen war, wie wenn blendend weißes Licht in eine dunkle Höhle fällt, und er brachte einen gewaltigen Zorn mit. Er hob die Hand, und mitten im Schlag flog Denethors Schwert in die Luft und fiel hinter ihm ins Dunkel des Hauses. Und Denethor wich verdutzt vor Gandalf zurück. »Was soll dies, Statthalter?« sagte der Zauberer. »Die Häuser der Toten sind kein Aufenthalt für die Lebenden. Und warum kämpften Männer hier am geweihten Ort, statt vor dem Tor, wo es genug zu tun gäbe? Oder ist unser Feind schon bis in die Rathdienen vorgedrungen?« »Seit wann ist der Herr von Gondor die Rechenschaft schuldig?« sagte Denethor. »Oder darf ich meinen eigenen Dienern nicht mehr befehlen?« »Das dürft ihr«, sagte Gandalf. aber andere müssen euch nicht gehorchen, wenn ihr Böses und Irres befehlt. Wo ist euer Sohn Faramir?« »Drinnen liegt er«, sagte Denethor, »und brennt. Er brennt schon. Sie haben sein Fleisch in Brand gesteckt. Bald geht alles in Flammen auf. Der Westen ist am Ende. Alles wird in einem großen Brand auflodern. Und dann ist alles aus. Asche. Asche und Rauch, die der Wind verweht.« Gandalf sah, dass der Statthalter wahnsinnig geworden war und befürchtete, dass die furchtbare Tat schon vollzogen sei. Darum drängte er vorwärts, gefolgt von Beregond und Pippin, während Denethor zurückwich, bis er drinnen neben dem Tisch stand, auf dem Faramir lag, immer noch in Fieberträumen. Darunter und ringsum bis über den Rand des Tisches war Holz aufgeschichtet, und alles, auch Faramirs Kleider und die Decken, war mit Öl durchtränkt. Doch war noch kein Feuer angelegt worden. Nun zeigte Gandalf, was in ihm steckte und was er sonst unter seinem grauen Mantel verborgen hielt. Er sprang auf den Scheiterhaufen, hob den Kranken mühelos auf, sprang wieder herunter und trug ihn zur Tür hin. Faramir aber stöhnte in seinem Traum und rief nach seinem Vater. Denethor fuhr zusammen, als erwachte er aus einer Betäubung, und die Glut in seinen Augen erlosch. Weinend sagte er, »Nimm mir nicht meinen Sohn weg, er ruft mich!« »Er ruft euch«, sagte Gandalf, »aber ihr könnt noch nicht zu ihm kommen, denn er steht auf der Schwelle des Todes und muss Heilung suchen. Vielleicht ohne sie zu finden. Ihr dagegen solltet hinausgehen in die Schlacht vor eurer Stadt, wo vielleicht der Tod euch erwartet. Das sagt euch euer Herz.« »Er wird nicht wieder aufwachen«, sagte Denethor, »die Schlacht ist vergebens. Warum sollten wir noch leben wollen? Warum sollten wir nicht Seite an Seite in den Tod gehen?« »Es steht euch nicht zu, Statthalter von Gondor, die Stunde des eigenen Todes zu bestimmen«, antwortete Gandalf. »Nur die Barbarenkönige taten dies unter der Herrschaft des dunklen Götzen. In stolzer Verzweiflung töteten sie sich selbst und mordeten auch ihre Anverwandten, um sich den eigenen Tod zu erleichtern.« Die Tür durchschreitend trug er Faramir aus dem Totenhaus und legte ihn auf die Bahre, auf der man ihn gebracht hatte und die nun in der Vorhalle stand. Denethor folgte ihm, blieb zitternd stehen und blickte wehmütig seinem Sohn ins Gesicht. Und für einen Moment, während sie ihm alle stumm zusahen, wie er mit sich rang, schien er zu schwanken. »Kommt«, sagte Gandalf, »wir werden gebraucht. Es gibt so viel, das ihr noch tun könnt.« Stolz und aufrecht stand er wieder vor ihnen. Rasch trat er zurück zu dem Tisch mit dem Scheiterhaufen und nahm das Kissen zur Hand, auf das er seinen Kopf gebettet hatte. Dann kam er wieder zur Tür und streifte den Bezug ab. Was er in den Händen hielt, war ein Palantir. Als er ihn emporhielt, schien es den Zuschauern, dass die Kugel von innen zu glühen begann, so dass das schmale Gesicht des Statthalters wie von einem roten Feuer erhellt wurde. Wie aus hartem Stein gemeißelt sah es aus, von scharfen, schwarzen Schatten durchzogen, edel, stolz und schrecklich. Seine Augen funkelten. »Stolze Verzweiflung«, rief er, »dachtest du, die Augen des Weißen Turms seien blind gewesen? Nein, mehr als du, grauer Narr, weißt, habe ich gesehen. Denn deine Hoffnung ist nur Unwissen. Geh denn! Und sieh zu, ob du ihn heilen kannst. Geh doch und kämpfe! Vergebens. Vielleicht erlebst du ja noch einen Triumph im Felde für einen Tag. Aber gegen die Macht, die nun heranzieht, gibt es keinen Sieg. Nur den Zeigefinger ihrer Hand hat sie bis jetzt gegen diese Stadt ausgestreckt. Der ganze Osten ist in Bewegung. Und selbst jetzt trügt dich der Wind deiner Hoffnung und treibt deine Flotte unter schwarzen Segeln den Anduin herauf. Der Westen ist am Ende. Für jeden, der kein Sklave werden will, ist es an der Zeit zu sterben.« »Solche Entschlüsse sichern dem Feind den Sieg allerdings«, sagte Gandalf. »Dann hoffe nur weiter«, sagte Denethor lachend. »Dich kenne ich, Mithrandir. Was du erhoffst, ist, an meiner Stelle regieren zu können, hinter jedem Thron im Norden, Süden oder Westen zu stehen. Deine Pläne und Machenschaften habe ich durchschaut. Meinst du, ich weiß nicht, worüber du diesem Halbling hier still zu schweigen geboten hast? Meinst du, ich weiß nicht, dass du ihn hergebracht hast, um einen Spion selbst in meiner Kammer zu haben? Und doch habe ich in unseren Gesprächen die Namen und die Absichten aller deiner Gefährten erfahren. So, mit der linken Hand wolltest du mich noch ein Weilchen als Schild gegen Mordor benutzen und mit der rechten diesen Waldschrat aus dem Norden heranholen, der mich ersetzen soll. Aber lass dir gesagt sein, Gandalf Mithrandir, ich bin nicht dein Werkzeug. Ich bin Statthalter des Hauses Anarion. Ich lasse mich nicht zur Hofschranze eines Emporkömmlings erniedrigen. Und würde mir seine Abkunft auch bewiesen, stammte er doch nur aus Isildurs Linie, so einem